So, wir haben heute Abend einen Special Guest, gell? Das ist der Baum. Und der Baum, der spielt Gitarre und das macht er jetzt schon seit fast 2 Jahren. Und wir freuen uns, dass der heute auf unserem Album ein bisschen was zum Besten geben möchte. Es ist seine Interpretation von einem klassischen Humor, wie man lange Zeit im deutschen Fernsehen hat sehen können. Es ist super, dass er heute da ist und mit seiner Gitarre und dem Drumcomputer uns ein Liedle zum Besten geben möchte. Baum, komm, leg los. I'm not So, jetzt langt's noch auch wieder. Wenn ihr den dann bitte wegsperren könntet, danke und tschüss.